Hallo, meine lieben Freunde, hier sind wir wieder. Hier bin ich wieder und es geht weiter bei dieser wunderbaren Serie. Und immer wieder will ich euch daran erinnern, dass es nichts Höheres und nichts Wichtigeres gibt als die Liebe. Ja, stell dir vor, du lebst im neuen Bund, der aus Liebe zu dir geschlossen wurde und du wandelst nicht in Liebe. Ja, gibt es dann überhaupt noch einen Sinn? Natürlich ist die Antwort nein. Heute wollen wir die Frage behandeln, die ich immer wieder auch gesagt, getätigt habe oder gestellt habe. Ja, hat denn das Kreuz gar nichts verändert? Wisst ihr, es ist schon interessant, wie viele Menschen, da kannst du lernen über das vollbrachte Werk von Jesus, da kannst du lernen über den neuen Bund, da kannst du lernen immer wieder dieselben Sachen und immer wieder handeln die Menschen oder denken die Menschen oder stellen die Menschen Fragen, als ob das Kreuz nichts verändert hat. Manchmal sage ich Ihnen dann, oder ich frage Sie ganz einfach, hat denn das Kreuz nichts verändert? Vor allem kommt es immer wieder zu diesen Gedanken, wenn Jesus gewisse Dinge gesagt hat. Und wisst ihr, für mich war unwahrscheinlich wichtig zu verstehen, dass alles hat sich mit dem vollbrachten Werk des Kreuzes verändert. Alles. Die Art und Weise, wie ich mit Gott umgehe, die Art und Weise, wie Gott mit mir umgeht, die Art und Weise, wie ich mit den Mitmenschen umgehe, absolut alles. Alles im Christenleben hat sich verändert durch das Kreuz. Und wenn wir dann nicht Acht geben, dann kommen wir auch in interne Konflikte. Warum? Weil wir glauben, solange es Jesus gesagt hat, ist das reicht. Die absolute Wahrheit, da gibt es nichts daran zu rütteln. Jesus hat das gesagt. Und nachdem er das gesagt hat, steht das so. Und dann erkläre ich den Leuten immer, aber schau, das Kreuz hat alles verändert. Nichts ist mehr gleich, wie es war vor dem vollbrachten Werk des Kreuzes. Denk zum Beispiel einmal. Und vor allem, wisst ihr, wenn es um die Matthäus 7 Bibelstelle geht, da wird immer wieder wird versucht, mich zu überzeugen davon, aber Jesus hat doch gesagt, sucht, klopft an und ihr sollt auch bitten. Also bittet, so wird euch gegeben, sucht, so wird euch aufgetan, klopft an, sucht, so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch aufgetan. Und Leute sagen dann, Rainer, das hat Jesus ja gesagt. Ich habe Predigten gehört darüber, über das bittet, so werdet geben. Das heißt, wir müssen einfach Gott im Gebet bitten. Und wenn wir lange inbrünstig gebeten haben und wir die Antwort von Gott nicht bekommen haben, dann müssen wir eben suchen. Das heißt, es intensiviert sich unser Gebet. Und wenn sich dann das Gebet intensiviert hat und es immer noch nicht funktioniert hat, dann klopfen wir an. Das heißt, dann geben wir etwas Fasten dazu, zu unseren Bitten. Und dann wird das alles klappen und alles hinhauen. Und wisst ihr, meine lieben Geschwister, meine Frage ist immer, hat das Kreuz nichts verändert? Würde Jesus dieselben Dinge noch sagen, die er vor dem Kreuz gesagt hat, auch heute? Nach dem Kreuz. Und das ist etwas, was wir immer wieder daran denken müssen. Wir müssen unser Leben analysieren. Wir müssen unser Leben gut anschauen, einmal wirklich unter die Lupe nehmen und sagen, lebe ich so, als ob sich durch das Kreuz absolut alles verändert hat? Denk zum Beispiel, da kommt ein junger Mann zu Jesus, der fällt auf die Knie vor Jesus und er sagt Folgendes, guter Lehrer, guter Meister, was muss ich tun, um ewiges Leben zu haben? Also die Frage ist klar. Was muss ich tun, damit ich ewig leben kann? Und die Antwort von ihm war was? Du musst die Gesetze halten. Nachdem er gesagt hat, ich habe alle Gesetze gehalten, dann geht es aber weiter. Dann sagt er, hör zu, ich habe ja alle gehalten, was wir wissen, dass er nicht getan hat. Und dann sagt er, Jesus zu ihm, dann verkaufe alles, was du hast und gib es an die Armen. Denk einmal, wenn heute der gleiche junge Mann am gleichen Ort zu Jesus kommen würde und sagen würde, guter Lehrer, was muss ich tun, um ewiges Leben zu haben? Das war ja die Frage. Was würde Jesus ihm sagen? Jesus würde niemals zu ihm sagen, halte deine Gesetze. Niemals. Warum? Das Kreuz hat alles verändert. Die Art und Weise, wie ich vor Gott stehe, die Art und Weise, wie ich Gott gegenübertrete, hat das Kreuz verändert. Und wenn wir mal ergriffen haben, dass das Kreuz alles verändert hat, da gibt es nichts, keinen Bereich im christlichen Leben, dass das Kreuz sich verändert hat, dann werden wir mit vielen Dingen ganz anders umgehen. Und das ist eine wichtige Frage, die du dir immer stellen sollst, mein lieber Freund. Die Art und Weise, wie ich bete, die Art und Weise, wie ich mit Gott gegenüberstehe, die Art und Weise, wie ich alle Dinge im Christenleben anpacke, ist das die Art und Weise, wie es war vor dem Kreuz? Nicht bevor Jesus kam, sondern vor dem Kreuz. Denn auch nachdem Jesus auf dieser Erde wandelte, da war ja das vollbrachte Werk des Kreuzes ja noch nicht. Es hat ja noch nicht stattgefunden. Denk einmal, mein lieber Freund. Da war die Aussage ganz klar. Das Reich Gottes leidet Gewalt und die Gewalttätigen, die reißen es an sich. Musst du heute noch gewalttätig sein, um das Reich Gottes an dich zu reißen? Natürlich nicht. Das Kreuz hat alles verändert. Was hat das Kreuz verändert? Jetzt sagt uns die Bibel im Kolosser, Brief sehr klar, im zweiten Brief, wir sind herausgerissen worden aus dem Reich der Finsternis und hineinversetzt worden in das Reich seines geliebten Sohnes. Also was ist geschehen? Das Kreuz hat verändert, wie ich das Reich Gottes erlebe. Seht ihr? Und wenn ich immer wieder mir dieselbe Frage stelle, agiere ich, handle ich, denke ich, rede ich, so als ob das Kreuz nur etwas verändert hätte, nämlich mir den Himmel gegeben hätte, oder handle, denke, agiere, reagiere ich, als ob das Kreuz absolut alles verändert hat. Und das muss uns ein wichtiges Anliegen sein. Und ich werde euch sagen, warum. Es geschieht so leicht, dass wir zurück hineinfallen in die Denkweise vor dem Kreuz. Was haben sich Menschen schwer getan, als ich angefangen habe, sie zu lehren, dass man nach dem Kreuz auf eine ganz andere Art und Weise betet. Ich kann mich erinnern, da kam ein Pastor zu mir, der sagte, Reinhard, ich habe mir angehört, was du lehrst über das Beten. Und weißt du, jetzt verbringe ich meine Zeit in der Früh mit Gott und ich weiß nicht mehr, was ich beten soll. Ich sitze da und ich habe keine Ahnung, was soll ich überhaupt. Also das, was du lehrst, das habe ich mir angehört, aber das zu praktizieren, das ist irgendwie, es passt ja nichts, weil ich habe jetzt nichts mehr mit Gott zu reden. Und wisst ihr, ich habe diesen jungen Mann, diesen Pastor gesagt, ist es nicht traurig? Du dienst Gott, du sollst den anderen Menschen Gott näher bringen und hast aber nichts mit ihm zu reden, weil du aufhörst, immer nur zu bitten. Nachdem du nur gebettelt hast und jetzt gehört hast, wir sollen aufhören, in unserem Gebetsleben zu betteln, jammern, bitteln, weißt du nicht mehr, was du zu sagen hast. Jetzt stell dir vor, in einer Ehebeziehung, wenn du außer deinen Ehepartner bittest, Dinge für dich zu tun, sonst nichts zu sagen hast. Was wäre das doch für eine traurige Ehe? Das wäre eine Ehe, die zum Scheitern verurteilt ist. Weil jedes Mal, wenn du ein Gespräch führst mit dem Ehepartner, du von dem Ehepartner etwas möchtest, du möchtest, dass der etwas tut, das ist unwahrscheinlich mühsam. Der Ehepartner fühlt sich ausgenutzt, der Ehepartner fühlt, als ob er nur eine Person wäre, die einfach nur permanent verwendet wird. Da gibt es keine Intimität und keine Liebe. Was wäre das für eine traurige Beziehung? Und darum, mein lieber Freund, wir können nicht, was das Christenleben betrifft, nehmen vor dem Kreuz. Wenn ich denke, wie viele Lehren es gibt, die aufgebaut sind auf das, was vor dem Kreuz geschah, da werden Geschichten genommen aus dem Alten Testament und darauf werden ganze Doktrinen aufgebaut. Wenn ich mir denke, wie viele Leiterschaftsstrukturen es gibt in der neutestamentlichen Gemeinde, die aufgebaut sind auf Leiterschaftsprinzipien vom Alten Testament vor dem Kreuz. Und dann wird gesagt, ja, da, schau, Elia und Elisa, willst du die Salbung haben, musst du dem Mann Gottes dienen. Das schaudert mir, meine lieben Freunde. Das Kreuz hat alles verändert. Mit anderen Worten, in meinem christlichen Leben, im Alltag, im Umgang mit Gott, im Umgang mit anderen Menschen, im Umgang mit irgendjemand im christlichen Leben ist nichts mehr so, als wie es vor dem Kreuz war. Nach dem Kreuz liebe ich nicht mehr, weil ich mich anstrengen muss zu lieben, sondern weil ich zuerst geliebt wurde. Ich vergebe nicht, weil ich verpflichtet bin zu vergeben, sondern wie der Kolosser 3,13 sagt, vergebt einander, so wie Christus euch vergeben hat. Das heißt, alles hat sich verändert durch das, was Jesus Christus am Kreuz getan hat. Wie ich liebe, wie ich vergebe, wie ich mit Menschen umgehe, wie ich für die Finanzen vertraue. Ich brauche Gott nicht mehr zu überzeugen, mir irgendwie finanziell zu helfen. Brauche ich nicht mehr. Warum? Das Kreuz hat alles verändert. Mein lieber Freund, ist das Kreuz nicht ein Ausdruck der unwahrscheinlichen Liebe Gottes? Willst du die Liebe Gottes sehen, schau aufs Kreuz. Lasst uns doch diese Liebe hinaustragen, wo immer wir können. Wir sehen uns beim nächsten Mal.